dass deinen Sinn nicht dies und das zerstreuen. Dein Geist muss ganz in Gott gesammelt sein. So sehne dich ein tiefer Friede freuen. So lass ihn gehen stets in das eine ein. Findest du Altar und Tempel schon zu sehen? Der Priester pflegt da stets im Schmuck vor Gott zu stehen. Geh aus dir selbst in deiner Eigenheit, so bist du in der Welt von Welt befreit. Aus dir selbst und deiner Eigenheit, so bist du in der Welt von Welt befreit. Geh aus dir selbst und deiner Eigenheit, so bist du in der Welt von Welt befreit.